Kundgabe 867. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.04.1939. Erlösung durch Liebe. Wiedergeburt des Geistes. Überwindung des Todes. Die Liebe zur Menschheit hat den Menschensohn bewogen, Leid und Sündenschuld auf sich zu nehmen. Die Liebe zur Menschheit ist auch heute wieder der Beweggrund seines außergewöhnlichen Wirkens auf Erden. Und es soll gleichfalls die Liebe untereinander euch zu seinen Mitarbeitern werden lassen. Denn nur durch die Liebe könnet ihr euch und eure Mitmenschen erlösen. Der Wille, einander zu helfen, ist wahrlich schon Tat, denn ihr bekennet euch dadurch vor dem Herrn als seine Diener. Ihr führet gleichsam aus, was des Herrn Wille ist. Liebe zu geben, wo solche Not tut. Der Herr wird eure Mühe segnen und euch nicht verlassen, so ihr der Hilfe bedürfet. Und so ist die Liebe auch allein Erlösung, denn die Liebe ist göttlich. Und so ihr euch in der Liebe betätigt, machet ihr euch frei von der Macht des Bösen. Ihr habt euch seiner Gewalt entwunden und zum Herrn gefunden, denn so ihr liebt, seid ihr eins mit ihm. Er ist in jedem Werk der Liebe bei euch, denn er ist ja die Liebe selbst. So machet des Öfteren Gebrauch von seiner Gnade, die er euch verheißet. Liebet, auf dass er in eure Herzen einziehet und seine Nähe euch unendlich beglücke. Helfet einander, die ihr noch auf Erden weilet. Gebet den Armen im Geiste. Lasset nicht darben die Hungrigen, wo ihr sie speisen könnt mit dem Brot des Himmels. Erkennet in jedem Geschehen die göttliche Führung. Folget willig, so er euch lenkt. Und lebet nur immer in der Liebe, die der Inbegriff ist, alles Seins. Den schönsten Erfolg werdet ihr buchen können, so die Liebe euch treibt, der Menschen Leid zu lindern. Denn ihr wirket dann mit dem Herrn selbst. Ihr nehmt gleichsam Anteil am Erlösungswerk des Herrn. Denn ihr nehmt das Leid der Mitmenschen willig auf eure Schultern, so ihr trachtet, dieses Leid zu verringern und in Liebe füreinander aufgeht. Dies sei euer Streben, dass ihr suchet, einander Gutes zu tun, dass ihr nimmer in Lieblosigkeit des Nächsten gedenket, so er darben und leiden muss, sondern dass ihr euer eigenes Wohlbehagen hingebt, wenn ihr dadurch den Nächsten aus der Not befreien könnt. Es war das Erlösungswerk des Herrn gleichbedeutend mit der Wiedergeburt des Geistes. Es konnte durch das göttliche Erlösungswerk der Geist im Menschen zum Leben erweckt werden, denn es geschieht das durch die Liebe. Er, der den Tod überwand durch seine große Liebe, hat so die Liebe zum Erwecker allen toten Lebens gemacht. Er nahm dem Tod den Stachel. Es kann nicht mehr dem ewigen Tode anheimfallen, der in der Liebe lebt, und es findet wahrlich der Mensch durch die Liebe zum ewigen Leben. Amen.